Weiter sprach der König David zu der ganzen Volksgemeinde: Mein Sohn Salomo, der eine, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart, aber das Werk ist gewaltig, denn nicht für einen Menschen ist der Palast bestimmt, sondern für Gott Jahwe. Und so habe ich mit aller meiner Kraft für den Tempel meines Gottes Gold zu dem Goldenen, Silber zum Silbernen, Erz zum Ehrnen, Eisen zum Eisernen, Holz zum Hölzernen Geräte beschafft, dazu Schohamsteine und Steine zu Einfassungen, Tuch- und Riemersteine, sowie allerlei andere kostbare Steine und Alabastersteine in Menge. Weiter aber will ich ob meiner Freude am Tempel meines Gottes, was ich an Gold und Silber besitze, zum Tempel meines Gottes geben, zu Alidem, was ich bereits für das Heiligtum beschafft habe, 3000 Talente Goldes, und zwar Ophirgold, 7000 Talente geläuterten Silbers, um die Wände der Tempelräume zu überziehen, und zur Beschaffung von Gold für die goldenen und von Silber für die silbernen Geräte und zu allen Arbeiten von Künstlerhand. Wer ist nun willig, heute gleichfalls für Jahwe ein Opfer zu bringen? Da erzeigten sich die Obersten der Familien, die Obersten der Stämme Israels, die Obersten der Tausendschaften und der Hundertschaften und die Obersten im Dienste des Königs willig und spendeten zum Bau des Tempels Gottes 5000 Talente Goldes, 10.000 Dariken, 10.000 Talente Silbers, 18.000 Talente Erz und 10.000 Talente Eisen. Und wer Edelsteine besaß, gab sie zum Schatze des Tempels Jahwes unter die Obhut des Gersoniters Jehiel. Da freute sich das Volk über ihre Freigebigkeit, denn von ganzem Herzen hatten sie freiwillig für Jahwe gespendet, und auch der König David freute sich hoch. Als dann pries David Jahwe angesichts der ganzen Versammlung, und David sprach: Gepriesen seist du, Jahwe, du Gott unseres Ahnherrn Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, Jahwe, ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit, denn dein ist alles, was im Himmel und auf Erden ist. Dein, Jahwe, ist das Königtum und in deiner Gewalt derjenige, der sich als Haupt über alle erhebt. Und der Reichtum und die Ehre kommen von dir, du bist Herrscher über alles, in deiner Hand stehen Kraft und Macht, und in deiner Hand steht es, irgendetwas groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir imstande sein sollten, freiwillig so viel zu spenden? Vielmehr von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir es dir gegeben. Denn Gäste sind wir vor dir und beißaßen, wie alle unsere Väter, einem Schatten gleichen unsere Lebenstage auf Erden, ohne Hoffnung. Jahwe, unser Gott, alle diese Reichtümer, die wir beschafft haben, um dir, deinem heiligen Namen, einen Tempel zu bauen, aus deiner Hand kommen sie, und dein ist das alles. Und ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit wohlgefallen hast. Ich selbst habe aufrichtigen Sinnes alles dies freiwillig gespendet, und nun habe ich mit Freuden gesehen, wie auch dein Volk, das hier zugegen ist, dir freiwillig spendete. Jahwe, du Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, bewahre immerdar solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volkes und lenke ihr Herz zu dir. Meinem Sohne Salomo aber schenke ein williges Herz, dass er deine Gebote, Zeugnisse und Satzungen beobachte und das alles ausführe und den Gottespalast baue, den ich vorbereitet habe. Sodann gebot David der ganzen Versammlung: Preiset doch Jahwe, euren Gott. Da pries die ganze Versammlung Jahwe, den Gott ihrer Väter, und sie verneigten sich und warfen sich vor Jahwe und dem Könige nieder. Und des anderen Morgens schlachteten sie Opfer für Jahwe und brachten Jahwe Brandopfer dar, 1000 Fahnen, 1000 Widder und 1000 Lämmer nebst den zugehörigen Trankopfern, dazu Schlachtopfer in Menge für ganz Israel. Und so aßen und tranken sie jenes Tags vor Jahwe mit großer Freude und machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Male zum König und salbten ihn Jahwe zum Fürsten und den Zadok zum Priester. Und so saß Salomo anstelle seines Vaters David als König auf dem Thron Jahwes und hatte Glück, und ganz Israel gehorchte ihm. Auch alle Obersten und die Giborim, sowie alle Söhne des Königs David unterwarfen sich dem Könige Salomo. Und Jahwe ließ Salomo überaus herrlich werden vor den Augen von ganz Israel und verlieh ihm ein glorreiches Königtum, wie es vor ihm kein König über Israel gehabt hatte. David, der Sohn Isses, hatte über ganz Israel geherrscht. Die Zeit aber, der er über Israel geherrscht hat, betrug 40 Jahre. Zu Hebron herrschte er 7 Jahre, zu Jerusalem aber 33. Und er starb in einem schönen Alter, gesättigt mit Lebenstagen, Reichtum und Ehre, und sein Sohn Salomo ward König an seiner Stadt. Die Geschichte des Königs David, die frühere wie die spätere, findet sich aufgezeichnet in der Geschichte Samuels, des Sers, sowie in der Geschichte des Propheten Nathan und in der Geschichte Gads, des Schauers, samt aller seiner Herrschermacht und seinen tapferen Taten und den Zeitläufen, die über ihn und über Israel und alle Reiche der Heidenländer dahingegangen sind.